WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind 15 Minuten hier im Radio unter uns und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt, warum habe ich das bloß getan? Und ich möchte gerne mit Leuten reden, ja, die in ihrem Leben an einem bestimmten Punkt, in einem Moment etwas Spezielles getan haben und danach hat sich das ganze Leben verändert und das ganze Leben ist in eine andere Bahn gerückt. Hattet ihr so etwas schon mal? Wie gravierend war es? Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf Melanie. Melanie ist 30 und meine erste Anruferin heute. Hallo Melanie. Hallo Domian. So, warum habe ich das bloß getan? Was ist es bei dir? Ja, ich bin drogensüchtig geworden mit 15 Jahren. Mit 15? Ja. Wie kam das? Ja, ich hab halt das ganze Leben lang, wurde mir halt von meiner Mutter gezeigt, dass sie mich nicht lieben kann. Und das hat sie mir halt das ganze Leben lang gezeigt, mit Schläge und... Melanie, nee. Kleine Bitte, mich irritiert, ja? da läuft, glaube ich, das Radio im Hintergrund. Der Ton, irgendwie höre ich da ständig Geräusche im Hintergrund. Nee, deine Sendung läuft im Fernsehen noch gar nicht. Ja, eben, genau, aber im Radio. Ja. Ja, okay, ich habe da irgendwas gehört, da habe ich mich vertan. Okay, mit 15 bist du in die Drogen reingekommen und erzähl mal weiter, wie das dann sich dann weiter so gefestigt hat. Ja, mit 15 habe ich angefangen zu kiffen und Ecstasy zu nehmen und dann mit 20 so habe ich dann angefangen halt Heroin und Kokain und alles sowas zu nehmen, was halt Harten Sachen? Die harten Sachen? Ja, die harten Sachen. So, nun sind wir bei 20, du bist aber heute 30. Wie sieht es, oder wie hat es so in den letzten 10 Jahren ausgesehen? Ich habe halt erst noch angefangen mit Spritzen und so weiter. Und dann habe ich auch ein paar Entgiftungen gemacht. Und ich konnte ja dann auch gar nicht mehr arbeiten. Und mein körperlicher Verfall war nachher schon so, dass ich mir selber schon eingestehen musste, wenn ich jetzt noch länger mache. Dann werde ich irgendwann hier zu Hause in der Wohnung liegen und dann werde ich tot finden wahrscheinlich. Ja. Und dann bin ich jetzt vor kurzem erst auf Entgiftung wieder gegangen. Im Juni, am 6. Und dann danach gleich auf Therapie. Und wie geht's dir zurzeit? Ja, zurzeit durchwachsen. Ne? Also seitdem ich jetzt wieder hier bin, habe ich halt wieder total den Suchtdruck, bin dann auch wieder zum Arzt, war ehrlich, dass ich wieder voll den Suchtdruck habe, seitdem ich hier bin. Ja, Suchtdruck heißt, du willst etwas nehmen. Ja, genau. Und deswegen habe ich mir wieder mein Substitut geben lassen. Ist halt Substitut heißt, das ist so ein... Ja, erklär du das mal. Sowas wie Methadon und Cholamidon gegen... Ersatzdroge, ne? Genau, Ersatzdroge. Mhm. Aber ich habe Subutex, weil ich habe mich für Subutex auch entschieden, weil die anderen Mittel, die man da kriegt, die machen halt total breit. Mhm. Und das nimmst du im Moment? Ja. Und das hilft dir etwas? Etwas, ja. Aber ich merke halt auch, dass meine alte Umgebung mir hier gar nicht gut tut. Ich möchte auch unbedingt jetzt umziehen und mir wieder eine Arbeit suchen, weil... Ja, was hast du gearbeitet früher? Ich habe zwei Ausbildungen fertig gemacht, Hauswirtschafterin und Bäckerin. Aber auch die ganze Zeit unter Drogen. Ne? Ich habe mich selbst schon unter Drogen vorgestellt. Lass uns nochmal ganz zurückgehen, Melanie, mit 15 Jahren. Du hast das gerade ja schon so angedeutet. Wie war so damals deine Alltagssituation, deine Lebenssituation? Ja, noch zu Hause, meinst du? Zum Beispiel, ja. Ja, da wurde mir, also, da hat mich meine Mutter den ganzen Tag mit Missachtung gestraft. Sie sagten auch, wo ich überhaupt nicht zu konnte. Und der hat mich dann auch noch geschlagen und sowas. Und dadurch habe ich halt auch, bin ich mein ganzes Leben lang schon mit Depressionen halt aufgewachsen, ne? Und das halt. Als du damals dann angefangen hast damit, haben deine Eltern das mitbekommen oder deine Mutter das mitbekommen? Nee, gar nicht. Also mit dem Alkohol, den ich am Anfang getrunken habe, natürlich, weil man den ja riecht, ne? Ja, und wie hat deine Mutter drauf wie hat deine Mutter drauf reagiert? Nicht wirklich. Sie hat sich gar nicht für mich interessiert. Also du warst ja völlig egal. Ja, eigentlich schon. Ja. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Ich habe keinen Kontakt zu ihr. Als ich auch auf Therapie war, hat sie das halt von meiner Schwester erfahren, weil meine Schwester tut immer so auf Gutmütterchen und will immer zwischen uns vermitteln. Aber das klappt nicht. Und sie hat halt auch zu meiner Mutter gesagt, halt, dass ich auf Therapie bin. Und da hat sie sich das erste Mal wieder gemeldet, indem sie mir verspätet ein Geburtstagsgeschenk geschickt hat. Da sind auch mal ganz kurzzeitig ein paar Gefühle in mir hochgekommen, aber es halt sofort wieder weggeschoben. Was glaubst du denn, warum deine Mutter dich so ignoriert oder vielleicht ablehnt oder sogar nicht mag oder vielleicht sogar hasst? Ich weiß es nicht. Was glaubst du? Sie hat mir gesagt, ich sehe mein Vater zu ähnlich und ich bin ihm im Charakter auch viel zu ähnlich. Ach so je. Und der Vater ist keine, also ihr Mann, dein Vater, ist auch eine schlimme Gestalt für deine Mutter. Ja. Der hat sie auch geschlagen, ne? Ja. Damals und ist halt auch hochgradiger Alkoholiker gewesen. Er ist ja auch an seinem Alkoholkonsum verstorben. Verstehe. Also ganz klare Sache bei dir, warum habe ich das bloß damals angefangen mit den Drogen, weil es bisher mein ganzes Leben kaputt gemacht hat. Ja, aber es hat ja im Prinzip mein Leben nicht besser gemacht. Natürlich konnte ich alles vergessen, so, ja, aber es hat ja nicht, genau, nicht besser gemacht, es hat es ja nur noch verschlimmert. Also, was du da noch so tun könntest vielleicht, um aus deiner Umgebung rauszukommen und dass du vielleicht da noch besseren Tritt bekommst in dein neues Leben. Dazu ruft dich jetzt nochmal mein Psychologe, der Henning, an, Melanie. Mhm. Ich wünsche dir sehr, dass du es schaffst. Du hast wirklich dann schon eine üble Karriere hinter dir. Und das ist ja auch erklärbar durch das schlechte Elternhaus und das Verhalten der Mutter. Ja. Aber nun bist du 30, du bist toll, du hast 2 Ausbildungen, das hat nicht jeder aufzuweisen. Das heißt, eine Chance hast du wirklich verdient, dass du in gutes und normales Leben kommst. Ich wünsche es dir von Herzen. Domian, würdest du mir einen Gefallen tun? Würdest du mir ein Autogramm geben? Ja, dann sagst du deine Anschrift gleich dem Henning. Jo. Alles Gute, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, tschüss, danke. Tschüss, ciao. So, es geht weiter mit der Tina. Und die Tina ist 48. Hallo, Tina. Hallo. Hallo, Tina. Ja, was ist es bei dir, was du nicht hättest tun sollen? Ja, ich habe 2006 meine Familie verlassen. Warum hast du das gemacht? Ich habe mich von meinem Mann getrennt, weil ich einen anderen Mann kennengelernt habe. Ja. Ja, und meine Kinder wollten damals nicht mitgehen. Wie viele Kinder sind das? 3. Und wie alt sind die? Mittlerweile sind sie erwachsen. Ach, so lange ist das her schon? Ja, das war 2006. 2006? Mhm. So kleine Kinder hast du zurückgelassen? Naja, so klein waren die. Naja, gut, aber. Der Jüngste war damals 10, ne? 10, 15 und 18 waren die. Ach so, verstehe. Mhm. Ja. Erklär es mir noch ein bisschen genauer, wie das dazu kam, dass du so einen großen Schritt, einen Mann zu verlassen, ist das eine, aber die Kinder, die Familie zu verlassen, ist ja ein gigantischer Schritt. Und das bereue ich auch zutiefst und ich komme damit nicht klar. Ich war in zweiter Ehe verheiratet. Mhm. Meine beiden Ältesten damals, die habe ich mit in die zweite Ehe genommen. Mhm. Ja, dann haben wir nochmal ein Kind gekriegt zusammen. Also hatte ich 3. Mhm. Und ja, wir hatten immer nur Streit. Wir haben auseinandergelebt. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Sag mal, das heißt, die Kinder aus der anderen Beziehung, die hast du dann auch zurückgelassen bei diesem Mann? Richtig, bei meinem zweiten Mann. Wie war das Verhältnis denn zwischen den Kindern und dem Mann? Sehr gut, heute noch. Ach, sehr gut, auch da, damals immer auch. Die sind noch da, ja. Ja. Die Älteste, die ist mittlerweile 25. Ja. Die wohnt nicht mehr zu Hause, ne? Aber die anderen noch. Mhm. Mhm. Okay, erzähl mal weiter, wie es dann zu dem dramatischen Schritt kam. Ja, dann bin ich weggefahren mit meiner ältesten Tochter damals, mit einer Reisegruppe und habe den Busfahrer da kennengelernt. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja schon, mit meinem Mann hatte ich mich ja schon auseinandergelebt. Mhm. Ja, und er hat mir Sachen geboten, die mir mein, damals noch mein Mann, nicht bieten, geboten hat. Was denn zum Beispiel? Ja, Aufmerksamkeit vor allem. Ja. Ich war ja immer allein mit den Kindern. Wir haben nie was zusammen gemacht, weder Urlaub, noch Wochenende, noch sonst irgendwas. Wir waren 11 Jahre verheiratet. Wir hatten noch nicht mal Hochzeitsreise oder sonst irgendwas gemacht, nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil er es einfach nicht wollte. Mhm. Und ich war immer alleine mit den Kindern, egal was war. Wie schwer ist dir das gefallen, die Kinder zurückzulassen? Sehr schwer, muss ich sagen, sehr schwer. Wie sah der Kontakt dann zwischen dir und den Kindern aus, nachdem trotz allem noch gut. Wie oft hast du sie damals gesehen? Ich habe sie damals öfter gesehen als heute, weil mittlerweile bin ich ja noch weiter weggezogen. Ja. Ja. Was sagen die Kinder denn heute zu diesem Schritt? Ich habe Kontakt mit meinen Kindern. Bitte? Ich habe noch sehr regen Kontakt mit meinen Kindern und die kommen mich auch besuchen oder ich fahre auch ab und an mal hin. Haben die dir das vergeben? Jein. Also auch ein bisschen nein. Auch ein bisschen nein. Ja. Wann hast du angefangen, das zu bereuen, dass du das getan hast? Ich habe das eigentlich nach 3 Jahren schon bereut. Naja, schon ist gut. Oder, ja. Warum hast du es dann bereut nach 3 Jahren? Ja, ich hätte es nicht machen dürfen. Ich war dumm. Ja, aber da muss man doch irgendwie dann einen... Ja, da muss irgendwas passiert sein, das ist, was dir die Augen geöffnet hat. Ja, ich habe ja damals dann, wie gesagt, den anderen Mann kennengelernt, habe mit ihm zusammengelebt. Und da gab es dann auch noch eine Weile nur Streit. Ich hatte aber dann damals den Mut, nicht wieder zurückzugehen. Wir haben 250 Kilometer damals weggewohnt. Mhm. Und ich habe dann den Mut nicht gefunden, zurückzugehen. Mhm. Aus Scham, aus Angst. Ich weiß selber nicht, warum. Mhm. Und dann irgendwann ist er noch weiter weggezogen, Richtung Nordsee. Mit den Kindern? Nein, nein, nein. Mein Freund damals. Ach so, genau, mein Freund. Ja. Und ich bin damals dann zurück wieder, wo ich herkam, in den Ort, wo meine Kinder und so gewohnt haben. Mhm. Hab da auch dann Vollzeit gearbeitet, hatte eine Wohnung, so dann war ich Silvester 2008, war das dann, ja, an der Nordsee bei meinem Freund. Und die haben mir damals den Vertrag nicht verlängert und ich wollte arbeiten gehen und dann habe ich mich da beworben und konnte da Vollzeit anfangen zu arbeiten. Also habe ich zum zweiten Mal da unten alles abgebrochen. Und hast zum zweiten Mal quasi die Kinder verlassen, die jetzt wieder ein bisschen näher an dir dran waren? Richtig. Oh, das ist schon krass. Das ist sehr krass, ich weiß. Ich weiß. Was ist der schlimmste Vorwurf gewesen bisher? Dass ich überhaupt mich getrennt habe von meinem Mann. Ich hätte es niemals machen dürfen. Das sagst du? Das sage ich. Obwohl du mit dem Mann ja auch nicht zufrieden warst. Richtig. Trotzdem, ich hätte es niemals machen dürfen. Du hättest dich ja trennen können und hättest die Kinder zu dir nehmen können. Richtig. Ohne neuen Mann. Richtig. Das wäre die gute Lösung gewesen. Ja, meine Kinder wollten aber nicht mit. Mhm. Ich wollte meine Kinder mitnehmen und die wollten nicht. Ja, die wollten nicht zu dem neuen Mann. Nee, die wollten überhaupt nicht weg da von der vom Ort. Ja gut, aber wenn du da wohnen geblieben wärst, mit den Kindern alleine, wäre es ein anderes Ding gewesen. Das. Ja, damals habe ich mir aber darum keine Gedanken gemacht, so dumm wie ich war. Verstehe. Was hast du gelernt jetzt aus diesem großen Lebensfehler? Tja, ich würde am liebsten wieder dahin zurückgehen. Weil ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Nee, die kann man nicht zurückdrehen. Richtig. Das ist vorbei. Ich habe auch Kontakt mit meinen Kindern, die kommen auch von Zeit zu Zeit mich besuchen. Ja. Nur ich habe halt die finanziellen Mittel nicht, damit ich öfter mal hinfahren könnte. Mhm. weil ich nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen kann aufgrund von Krankheit. Glaubst du, dass dir sowas nochmal passieren könnte? Nee. Und ich versuche jetzt alles daran zu geben, dass ich wieder in die Nähe komme. Aber ja. Ich weiß nicht wie, ich schaffe es nicht. Ja. Ja, Tina, das kann ich verstehen, wenn du sagst, warum habe ich das bloß damals getan? Ja. Das hat gravierende Folgen für dein ganzes Leben gehabt. Noch für, ja. Dafür aufhalten. Bitte? Ich könnte mich heute noch dafür aufhalten. Ja, glaube ich. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Und ich wünsche dir dennoch, dass sich das vielleicht doch noch besser fügt mit deinen Kindern und dass es zu einem näheren Kontakt kommt. Okay, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1:16 Uhr auf die Sekunde und im Fernsehen sehe ich gerade unseren Vorspann laufen. Übrigens, ein bisschen Entschuldigung, muss ich sagen, wegen meiner Stimme. Ich bin nicht so ganz fit heute. Es hustet und schnupft um mich herum und in mir. Aber das kriegen wir schon hin. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich die Fernsehzuschauer. Wir sind sehr spät heute. Wir bitten das sehr zu entschuldigen. Wir hatten eine große Live-Sendung im WDR-Fernsehen heute und die ist etwas länger geworden. Und dadurch ist das gesamte Abendprogramm, somit dann auch das Nachtprogramm, unsere Sendung nach hinten geschoben. Wir haben hier im Radio bei uns live schon angefangen, denn wir haben ja auch ein festes Thema heute Nacht. Und das Thema heißt, warum habe ich das bloß getan? Und ich möchte gerne mit euch über Ereignisse reden oder Handlungsweisen von euch, von denen ihr so im Nachhinein sagt, mein Gott, warum habe ich das bloß getan? Wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre mein Leben wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Jeder von uns hat ja solche Momente schon im Leben gehabt. Wenn ihr mir von euren diesen Momenten erzählen wollt, dann sehr gerne meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist die Christiane und die ist 24. Guten Morgen, Christiane. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christiane. Was ist es bei dir, von dem du sagst, mein Gott, warum habe ich das bloß getan? Ja, also bei mir, ich habe halt mit 17 wollte ich unbedingt als Fotomodell arbeiten. Und eigentlich hatte ich das nicht geplant, aber es kam dann halt mehr und mehr so, also dass ich zunächst erst auch habe oben ohne Fotos machen lassen. Und ja, ab 18 kam es dann eigentlich, dass ich dann auch komplett mich habe nackt ablichten lassen. In Pornomagazinen? Nein, das nicht. Es war also schon harmlos, relativ harmlos nackt und halt im Internet. Also es gibt diverse Model- und Fotoplattformen, da kann man halt seine Fotos hochladen. Aber genau. Dein eigentlicher Wunsch war, ein seriöses Model zu werden? Ja, weitestgehend schon. Ja. Also mir war jetzt schon klar, dass ich jetzt kein großes Laufstegmodel werde, weil ich dafür auch nicht groß genug bin. Ja. Ich dachte halt so, vielleicht für Werbung und Plakate. Gut, dann hast du die ersten Schritte gemacht in den Erotikbereich, sagen wir es mal so. Ja, vorsichtig. Genau. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, also ich habe dann halt immer mehr Shootings gemacht. Das wurde dann, hat sich eingependelt. Das wurde dann eigentlich, es war Alltag, es war auch mir sehr wichtig. Also es war wirklich mein Hobby und meine Leidenschaft. Mhm. Ich habe halt darin auch nichts Schlimmes gesehen, weil ich auch Freundinnen und auch allgemein viele andere Mädels kannte, die das auch gemacht haben. Mhm. Wie gesagt, das war eigentlich für mich normal, für andere eben nicht. Und ich bin damals ja auch noch zur Schule gegangen, kam dann halt auch, ich weiß zwar nicht wie, aber es kam halt an der Schule auch raus. Mhm. Ja, und naja, gut, wenn du sagst, dass es im Netz ist, dann muss man sich nicht wundern, wie es rauskommt. Ja, das stimmt natürlich, wobei ich unter Künstlernamen, also ich weiß nicht mit meinem echten Namen. Gut, da war das die Riesensache in der Schule wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Und dann? Ich wurde dann halt schon aufs Übelste fertig gemacht. Mhm. Bilder wurden halt rumgereicht, weitergesandt. Wussten deine Eltern Bescheid, dass du sowas machst? Ja, die wussten das auch. Die wussten es. Also anfangs hat mich meine Mutter auch öfters noch zu Shootings begleitet. Und die hatten nichts dagegen, dass du dich da nackig machst als 17-Jährige? Also komplett nackt war ich auf 18. Ja gut, also das fand sie auch nicht gerade toll. Also sie hat sowas halt niemals gemacht, aber sie fand es jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Und mein Vater, also der fand es schon, also der fand es gar nicht gut. Ja, wobei so. Ich mit ihm natürlich auch nicht groß drüber geredet habe. Wie viel Geld hast du dafür bekommen? Ach, das, ja, das hat variiert. Also es gab, kam auch auf die Dauer des Shootings an. Also mal am Anfang war es auch weniger als später. Also am Anfang vielleicht mal 50 Euro, dann wurden es auch mal 100. Mhm. Also es gab auch Shootings, da habe ich 300 Euro bekommen. Es mhm. kam auch auf die Sache an, was man gemacht hat. So, jetzt hier sind wir im Bereich 17, 18 Jahre. Und ja. Ich habe gerade schon daraus gehört, dass du dann in der Schule große Schwierigkeiten gehabt hast. Ist das der Grund, weswegen du sagst, warum habe ich das bloß gemacht oder kam da noch was? Ja, das ist auch der Grund, weil ich habe dann auch, weil ich eben auch viele Shootings gemacht habe, habe ich nicht so die Zeit gehabt, mich immer auf die Schule zu konzentrieren. Mhm. Und ja, psychisch hat mich das auch, also psychisch war ich, in Gedanken war ich immer bei den Shootings. Und dann hat es mich andererseits auch wieder runtergezogen, dass ich eben so fertig gemacht wurde. Und erzähl das mal noch ein bisschen genauer. Was haben die in der Schule, was haben die gemacht? Was heißt das, fertig machen? Ja, also sie haben mir halt ganz viele Fragen gestellt, wie das so abläuft, was ich alles mache. Haben halt zum Beispiel vor den Lehrern gesagt, das ist voll die Schlampe, sowas zum Beispiel. Und was hat der Lehrer dann gesagt? Ja, also sie haben jetzt nicht direkt meinen Namen zum Lehrer gesagt, sie haben Andeutungen gemacht. Also wir haben hier in der Klasse voll die Schlampe sitzen, die macht Porno, fast Porno-Fotos und der Lehrer wusste nicht, dass du gemeint bist. Ja, beziehungsweise es kann schon sein, dass er es gewusst hat, aber er hat das eigentlich weitestgehend ignoriert. Also er wollte, mhm. Er wollte eigentlich seine Ruhe haben. Ja, was haben die noch gemacht? Wie gesagt, die haben Fotos verschickt, mhm. die haben halt ständig Kommentare gemacht, also die haben ständig also mich drauf angesprochen, mhm. haben ja zum Beispiel auch wenn ich privat, wenn ich da im Zug welche getroffen habe, haben die dann halt, ich hatte da halt sozusagen so eine Pay-Seite, dafür habe ich einmal einen Betrag bekommen, also einen Pauschalbetrag, und das war dann immer so ein Pay-Account, dass dann halt Leute zum Beispiel 20 Euro im Monat bezahlt haben, und dann konnte man alle Fotos sehen. Mhm. Die haben dann halt ganz laut, so dass eigentlich das ganze Abteil hören konnte, haben die halt den Namen der Website gerufen. Ja, ja. Also die haben mich halt in der Öffentlichkeit losgestellt. In welcher Klasse warst du? Welche Stufe warst du da? Ja, ich habe halt, wiederholt und deswegen, also als es dann rauskam, da war ich dann in der 11. Klasse und die waren dann halt auch jünger als ich. Ging das dann weiter? Wie rauskam? Da bist du aus der Schule raus und in eine neue? Oder wie? Als es herauskam, also als öffentlich. Achso, als es herauskam, okay, verstehe. Genau. War das dann bis zum Ende, bis zum Abitur so schlimm? Nein, weil ich das Abitur ja nicht gemacht habe. Also ich habe eigentlich, das war sozusagen nur ein halbes Jahr, weil ich war psychisch in Gedanken, war ich mal bei den Shootings und habe dann auch keine Lust mehr gehabt. Mensch, wie wahnsinnig. Da schmeißt du deine Schulkarriere hin wegen solcher blöden Fotos. Ja, genau. Also im Klartext, du hast kein Abitur gemacht, deshalb, weil du mit Gedanken letztendlich bei deiner Shooting-Geschichte war. Richtig, und weil ich ja auch gemobbt wurde, war ich auch froh, dass die Leute nicht mehr sehen mussten und dass ich nicht mehr in die Schule gehen muss, dass ich meine Ruhe hatte. Okay, wie lange hast du dann diese Fotos noch gemacht? Heute danach, bist du, nachdem ich aufgehört habe, also mit der Schule. Ja, bis zu welchem Alter? Du bist heute 24, habe ich gerade gesagt. Genau, ja, bis 23, also bis so. Vor knapp einem Jahr. Ach so. Also das war ja noch sehr lange. Genau. Und dennoch sagst du heute, hätte ich das bloß nicht gemacht. Warum? Weil dann auch noch viele andere Dinge hinzugekommen sind. Also ich sag mal, es wäre vielleicht in Ordnung noch gewesen aus heutiger Sicht, wenn ich es nur mal 2 Jahre gemacht hätte. Oder nur mal ein Jahr, weil dann wäre das jetzt längst wieder in Vergessenheit geraten. Aber ich meine, über all die Jahre haben sich die ganzen Bilder angesammelt. Und ja. Ist dir das jetzt peinlich, was sich da also angesammelt hat? Oder? Ja, auf jeden Fall. Es kommt auf die Fotos an. Bei den Freizügigeren schon. Ja, bist du noch in die härtere, noch sind es wirklich hinterher Pornofotos geworden? Nein, das nicht. Das nicht. Aber also es waren zum Beispiel auch Sachen im Fetischbereich dabei. Mhm. Zum Beispiel, dass man sich halt die Füße hat auspatschen lassen, sowas war dabei. Mhm. Oder ja, oder auch einfach Fußfetisch, dass man mal einfach mit den nackten Füßen, also komische Fetische halt, die eigentlich die meisten Menschen nicht nachvollziehen können. Und die Bilder sind halt zum größten Teil immer noch im Internet und ja, wer weiß, wonach er suchen muss, er findet es auch. Ja. Hast du denn in den letzten Jahren davon auch richtig und vielleicht sogar gut gelebt? Ja, also gut gelebt nicht. Es war halt immer ein Nebenjob. Was war denn dein Hauptjob? Ja, also ich habe ja eine Ausbildung gemacht. Ach so, und die zu meinem Lehrgehalt war das halt ganz gut. Was hast du für, was hast du für, zusammen addiert hat, weil ich auch noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Ja, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Wie bitte? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Kauffrau im großen Außenhandel. Und da in der Firma sind die Fotos nicht rumgegangen? Doch, ich denke schon. Ja, ich weiß, dass es teilweise rumging, aber ich wurde jetzt eigentlich nie direkt angesprochen. Man hat dezent geschwiegen. Ja, wobei ich mir sicher bin, dass zum Beispiel mein Ausbilder, der hat es gewusst, aber er hat mich halt nicht drauf angesprochen. So, die Entscheidung, voriges Jahr dann aufzuhören, ist die dann durch ein noch besonderes Ereignis gefallen? Ja, eigentlich, ja, wenn man so will, eigentlich durch zwei Hauptereignisse. Das waren halt zwei Fotoreisen, die ich mit Fotografen unternommen habe. Es waren jeweils zwei andere Fotografen. Also der eine Fotograf, mit dem war ich alleine in einer Ferienwohnung in Spanien. Mhm. Also ich habe den auch schon jahrelang gekannt und wir haben uns immer gut verstanden. Deswegen hätte ich das nie gedacht. Also hat er mich nicht sexuell belästigt. Nicht. Er hat mich nicht angefasst oder so, aber er hat mich dann halt, irgendwann hat er mich immer mehr schikaniert und hat mich halt beleidigt und Dinge behauptet, die überhaupt nicht stimmen. Verstehe, und da war dann Schluss mit lustig für dich. Ja, genau, und dann ging es so weit, ich denke, vorausgegangen ist ein Telefonat mit meiner Mutter, was er heimlich belauscht hat, und dann ist er auch auf den ersten Stock runter, ins Erdgeschoss runtergekommen. Und ist ziemlich aggressiv und laut geworden. Mhm. Ich habe dann auch aufgelegt und er hat dann gesagt, ich soll jetzt in ein Hotel gehen. Okay, soweit die Geschichte. Die müssen wir jetzt gar nicht weiter ausdehnen. Da ist es dir dann ein bisschen zu viel geworden. Du hast gesagt, das langt. Ja, genau. Ja, Christine, hättest du es mal nicht angefangen. Aber was ich auch gut finde, dass du deine Ausbildung hast und hast jetzt eine solide Basis und kannst eben dann auch in diesem Bereich weiterarbeiten. Das ist doch schon mal gut. Ja, wobei ich das nicht wollte. Also es hat mir nicht gefallen und jetzt hole ich halt gerade mein Abitur nach. Ah, noch besser. Dann wünsche ich gutes Gelingen und viel Erfolg. Alles klar, dankeschön. Gerne, tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr gerade eingeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt, warum habe ich das bloß getan? Was habt ihr in eurem Leben schon mal getan, von dem ihr so im Nachhinein sagt, mein Gott, warum habe ich das bloß getan? Wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre vieles anders und vielleicht vieles einfacher gelaufen. 0800 220 5050, hier ist Anita. Anita ist 32. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Anita. Ja, was ist es bei dir? Bereut zum momentanen Zeitpunkt, dass ich meinem Mann das Leben gerettet habe. Du bereust, dass du deinem Mann das Leben gerettet hast? Ja. Warum? Ich habe mich im Februar von ihm getrennt und in der Nacht hat er sich versucht aufzuhängen. Und ja, ich habe ihn durchs iPhone, Find My iPhone, habe ich den geortet bei uns im Garten, weil wir beide den gleichen iTunes-Account und bla bla bla nutzen. Und habe ihn dann im Garten gefunden, nachts um zwei. Habe ihn vom Abschleppseil gelöst. Also er hing an einem Baum oder was? Nee, er hing im Schuppen am Balken und mich guckt schon Mickey Maus Augen an und Strieben am Hals und... Er hing wirklich? Er hing schon, ja. Ein Stuhl unter den Füßen war schon weggeschoben und ja. Ja, dann bist du doch in allerletzter Sekunde gekommen, weil man stirbt doch, glaube ich, relativ schnell, wenn man hängt. Bin ich. Also er hat auch nicht mehr viel mitbekommen, auch von meinem Anschreien nicht und gar nichts. Was hast du gemacht? Du bist eine Frau, du kannst ihn ja nicht hoch wegheben. Was hast du gemacht? Ich habe eine Leiter genommen, da stand dann halt so eine Malerleiter und die habe ich genommen und habe ihm die so ein bisschen unter den Unterkörper gedrückt. Ach so, damit und habe mich dann selber auf den Stuhl und er hatte sich am Abschleppseil hinten mit diesem neumodischen Scheiß mit dem Karabinerhaken hinten. Mhm. Und den habe ich dann Gott sei Dank dadurch, dass ich ihn mit dieser Leiter hochgedrückt habe. Mhm. Ich meine, der wiegt 120 Kilo, bei mir sind es gerade 66. Ja. War natürlich schwer, es war nachts um zwei. Ist der dann runtergefallen von der Leiter? Er ist dann runtergefallen, es tat mir auch wirklich leid in dem Moment. War er bei Bewusstsein noch? Er kam dann wieder. Nach dem Aufprall kam er wieder zu Bewusstsein. Dann hast du wahrscheinlich Krankenwagen angerufen und das Nein. Ganze... Nein. Ich durfte nicht. Der ist gar nicht ins Krankenhaus gekommen? Nein. Ich musste ihm versprechen, dass ich nichts mache. War der nicht verletzt? Doch, na klar, hatte Kehlkopfquetschung und alles. Ja. Und dann ist er wieder in seine Wohnung gegangen. Ja, in unser Haus, in unser gemeinsames Haus, und meinte eben die ganze Zeit zu mir, wenn das rauskommt, wenn das rauskommt, nehmen die uns die Kinder weg. Und ich war noch so unter Schock, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Mhm. Also es gab dann so ein, zwei Leute, die ich dann versucht habe, in der Nacht anzurufen, wo ich ganz genau wusste, die sind eigentlich da, aber es war gerade so eine Nacht, wo es nicht war. Mhm. Und und dann der nächste Tag war eigentlich mit viel Tränen, war einfach... Also du bist dann die Nacht über im Haus geblieben mit ihm? Natürlich, ja. Ohne Schlaf, ohne alles. Mhm. Und weil ich natürlich Angst hatte, ich habe alles abgeschlossen. Und du hattest dich kurz zuvor von ihm getrennt. In der Nacht. In der Nacht. Genau. Jetzt sagst du bereust es, dass du ihn gerettet hast, dass du ihn von dem Seil runtergenommen hast. Warum bereust du das? Er hat es ja dann nochmal versucht. Ja. Und daraufhin wurde er dann, habe ich die Polizei gerufen, er wurde dann zwangseingewiesen. Mhm. Und dann war der Punkt, dass ein Dorf mich angefangen hat zu mobben. So, warum machst du das nicht? Warum erhängst du dich nicht? Warum legst du dich nicht auf die Schienen und so weiter? Wir haben drei Kinder zusammen, 7, 10 und 11. Das sagen Leute aus dem Dorf? Ja, 800 Seelengemeinde. Und die sagen zu dir, warum legst du dich nicht auf die Schiene? Ja, ich habe mich von meinem Mann getrennt wegen meinem neuen Partner. Ja, wie Menschen sind. Und mein neuer Partner, bei meinem neuen Partner ist das Problem, dass seine noch Ehefrau die Schwester von einer Bekannten aus dem Dorf ist. Also alles verstrickt miteinander. Ach, alles ganz, ganz furchtbar und kompliziert. Wie geht's denn deinem Ex zurzeit? Der ist komplett verliebt und hat meine drei Kinder in meinem Haus. Mhm. Hat eine neue Partnerin und ich habe einfach... Das Ding war, ich bin gegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Mein neuer Freund hat dann gesagt, Anita, ich hole dich da raus. Das geht nicht mehr. Also die wohnt zwischen Bremen und Bremerhaven. Ja. Und ich bin jetzt in Wuppertal. Wie kann es denn sein, dass der Mann, der jetzt zwei Suizide hinter sich hat und das auch beurkundet ist, wie kann der die Kinder... Ich habe es dem Jugendamt nicht gemeldet. Warum nicht? Weil meine Kinder den Wunsch geäußert haben, im Dorf bei ihren Freunden zu bleiben. Die wollten nicht mit nach Wuppertal. Wie alt sind denn die Kinder? 7, 10 und 11. Und jetzt läuft halt alles über Anwälte. Jetzt. Wie oft siehst du deine Kinder? Eigentlich alle 14 Tage... Ich fasse mal an den Worten meines Mannes, wenn du dich benimmst, siehst du sie regelmäßig. Mm. Ja. Bereuen die Kinder das heute schon? Die fühlen sich hier sehr, sehr wohl in Wuppertal. Die finden es ganz toll. Bei dir? Meine drei Kinder finden das hier bei mir und bei meinem Freund ganz, ganz toll. Aber? Meine Kinder sagen aber zu mir, Mama, wenn einer von uns geht, dann muss Papa das Haus ja abgeben. Also einer von den Kindern geht, da muss Papa das Haus abgeben. Genau. Stimmt das? Ja, er kann es finanziell, kann er es nicht halten. Durch die Kinder kann er es halten? Ja klar, kriegt er ordentlich Unterhalt. Mhm. Das sagen auch das jüngste Kind sagt schon solche Sätze. Ja, solche Sätze sagt meine 7-jährige Tochter. Das heißt, die sind gar nicht mehr mit vollem Herzen bei dem Vater, sondern aus Rücksichtnahme, oder wie kann man das verstehen? Momentan sind sie ganz genau, die sind da, weil sie da ihren Fußballclub haben, weil sie da ihre Freunde haben, die kannten Wuppertal halt nicht. Ich bin gegangen, ich habe nach 32 Jahren das allererste Mal an mich selber gedacht. Mhm. Ich wurde 11 Jahre lang teilweise wie ein Köter gehalten. Von dem Mann? Von meinem Mann, am besten nicht rausgehen zum Einkaufen. Feiern gehen durfte ich mit ihm, weil feiern gehen kann sie ja, aber nur im Dorf. Mhm. Es war dann ganz zum Schluss, war auch Gewalt im Spiel. Und meine Eltern waren halt auch immer der Meinung, ja, das gibt sich schon und... Meine Eltern stehen auch komplett hinter ihm. Ach, deine Eltern stehen hinter ihm? Ja, meine Eltern stehen komplett hinter ihm. Das wird ja immer merkwürdiger. Ja, meine Eltern, ich hab meine... Wohnen die Eltern da auch in dem Dorf? Nee, die wohnen bei Berlin. Ich habe meine Eltern, ich habe die Ehre, meine Eltern, indem ich mich getrennt habe. Ihr habt die verletzt, ihr habt den ganzen Stolz, ist alles im Eimer von denen, ich mich getrennt habe. Ich bin der erste Mensch in Deutschland, der eine Affäre hatte und sich daraufhin trennte. Ja, verstehe, da ist die Ehre natürlich der Eltern gekränkt. Ja, ja, weil sowas gehört sich einfach nicht. Du hast ja jetzt deinem Ex-Mann, hast du ja definitiv das Leben gerettet. Wenn du in dem besagten Fall da nicht in die Garage gekommen wärst, dann da hingekommen wärst, dann wäre er tot. Genau. Gibt es keinerlei Dankbarkeit von ihm? Nein, in keinster Weise, weil jetzt kommen halt diese Sachen, wo er mir sagt, ja, er hätte es ja nicht gemacht, hätte ich ihn nicht betrogen. Ach so, du bist schuld. Ich bin natürlich schuld. Du bist an allem schuld. Genau, ich bin schuld. Und dann kommen jetzt halt eben so diese Sachen, wie gesagt, ich bin jetzt, läuft ja auch alles über Anwälte. Ja. Und da es aber eben so viele Baustellen sind, wie häusliche Gewalt, wie Trennungsunterhalt, gemeinsames Haus, dann eben die ganze Sache, was meine Kinder angeht. Mhm. Also es gibt ja ein polizeiliches Aktenzeichen. Es gibt ein Gutachten der Ärztin, die ihn eingewiesen hat. Mhm. Und erst jetzt bin ich an dem Punkt, nachdem er mich monatelang schikaniert hat, unter Druck gesetzt hat. Ich muss so ganz ehrlich sagen, ich war ganz lange labil. Mhm. Ich war ganz lange labil. Ich war 11 Jahre lang. Und jetzt bist du an dem Punkt, an welchem Punkt? Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir nichts mehr gefallen lasse. Ach so, verstehe. Und daher auch diese dramatische Aussage, ich ärgere mich schwarz, dass ich dem das Leben gerettet habe. Genau. Das meinst du, das ist genau, eine heftige... Genau, das meine ich damit. Du meinst es wirklich ernst? Ich meine es wirklich ernst. Du sagst, heute am liebsten hätte ich den da verrecken lassen. Ja, nicht gefunden und gar nichts, dann wäre es am nächsten Tag ganz schlimm gewesen. Mhm. Aber ich hätte mich damit nicht quälen müssen. Dann hättest du jetzt ein ruhigeres und besseres Leben mit deinen Kindern zusammen. Es wäre Trauer, es wäre ganz, ganz schlimm gewesen, aber ich habe einen Mann das Leben gerettet, der mich ganz viel verletzt hat, der mich ganz oft schikaniert, bloßgestellt hat und es immer ausgenutzt hat, dass meine Eltern von Anfang an hinter ihm standen. Dennoch, Anita, man kann das ja so subjektiv nachvollziehen, dass du das jetzt so sagst. Aber ich finde trotzdem ganz toll, was du gemacht hast und dass du das gemacht hast. Ja, aber das sehen nicht alle so, ne? Ja, objektiv gesehen, glaube ich, ist das schon. Da zeigt sich ja, dass du ein anständiger Mensch bist und hast ihm, auch wenn er dir das Leben zur Hölle gemacht hat, du hast ihm das Leben gerettet. Ja, das ist, also ich habe ja Gott sei Dank habe ja ganz, ganz viel Rückhalt durch komischerweise in Anführungsstrichen fremde Menschen. Also ich sag mal, in dieser ganzen Phase hat Twitter mir zum Beispiel ganz viel geholfen. Wer? Twitter. Dieses Social Network, da sind so unheimlich viele Menschen plötzlich zu Freunden geworden, nicht erst jetzt, schon seit 2009. Mhm. Aber so diese normalen Freunde, die waren alle weg. Jetzt sagst du, du kämpfst jetzt. Du willst dir das nicht mehr gefallen lassen. Was ist das Ziel deines Kampfes? Dass meine Kinder zu mir kommen und dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt, bei was für Menschen die da leben. Mhm. Aber dann musst du den Kindern auch begreiflich machen, dass es dann auch egal ist, wenn das Haus weg ist. Genau, da sind wir jetzt ja auch dabei. Also es ist jetzt auch so, dass wir zum sozialen Dienst gehen wollen mit den Kindern. Mhm. Und Du hast einen Anwalt? Ja, definitiv. Ja. Und das läuft jetzt alles, kommt in die Gänge. Das läuft schon ganz lange, wenn die Anwältin meines Mannes langsam mal ein bisschen aus der Puschen kommt. Die einfach die viel hinauszögert und einfach den Ernst der Lage nicht erkennt. Das heißt, da bist du wahrscheinlich noch, traurigerweise muss man das sagen, noch eine ganze Weile mit beschäftigt. Das ist ein Kampf und ein Krieg, den du da führst. Definitiv, das ist ein richtiger Krieg. Mhm. Also das ist richtig böser Rosenkrieg. Und ich hab gesagt, der kann mein ganzes Geld haben, der darf mein Haus behalten. Ach, das ist dein Haus? Ja, aber ich möchte meine Kinder haben. Wie, das ist dein Haus? Das gehört dir, das Haus? Ja. Ich bin da, stehe allein im Grundbuch. Und er ist aber drin, weil er das Bleiberecht hat, weil er meine 3 Kinder hat. Mein Gott, wie kompliziert alles. Ich habe vom Jugendamt nur das Umgangsrecht erhalten und er hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Verstehe. Und da wir eben dort leben und diese Gütergemeinschaft, hat halt alles nicht ganz so einfach. Und ich kann halt in dem Trennungsjahr nicht großartig agieren, was das Haus angeht, was mir auch total scheißegal ist. Hast du denn für dich einen Stabilisierungsfaktor in deinem Leben? Ja, mein Freund. Das ist das reicht aus? Oder? Mein Freund gibt mir ganz, ganz viel. Ja. Dann meine tatsächlichen Freunde, die ich mittlerweile wirklich durchs Internet gefunden habe, geben mir ganz, ganz viel durch Gespräche. Also du bist gut abgefedert. Definitiv, wir haben eine ganz tolle Wohnung und ich muss ganz ehrlich sagen, und die Tatsache, dass ich aus diesem Dorf weg bin, tut mir unheimlich gut. Anita, dann wünsche ich, dass du zu deinem Recht kommst, dass das Recht richtig dann zu dem gelangt, dem es gebührt, sagen wir es mal so. Dankeschön. Von Herzen alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ja, dankeschön. Tschüss, tschüss, bis Anita. Dann. Ciao. Und um 1:39 Uhr begrüße ich sehr herzlich die Marina, die ist 25. Guten Morgen, Marina. Ja, guten Morgen. Hallo, Marina. Hallo. Was ist es, von dem du sagst, mein Gott, hätte ich das bloß nicht gemacht? Ja, ich habe vor 6 Jahren für einen Kreditvertrag von meinem Ex-Freund getilgt. Getilgt? Genau. Was heißt das? Wir haben den zusammen unterschrieben. Mhm. Ist ein bisschen kompliziert. Insgesamt sind das 45.000 Euro. Und du hast quasi gebürgt dafür, nicht getilgt. Du hast gebürgt, Entschuldigung. Gebürgt, ja, das war jetzt ein bisschen. Wie viel? 40.000 Euro? 45.000 Euro. Genau. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass er spielsüchtig war oder ich denke auch noch ist. Kurze Frage, diesen Kredit habt ihr bei einer Bank aufgenommen? Ja, ja. Genau. Mhm. Genau, bei einer Bank. Ja. Ja, und inzwischen muss ich halt auch ganz alleine dafür gerade stehen. Weil er arbeitslos geworden ist. Also das war so, nachdem wir den Vertrag unterschrieben haben, kurz danach habe ich im Prinzip rausgefunden, dass er halt spielen geht. Mhm. Wie lange warst du da schon mit ihm zusammen gewesen? Anderthalb Jahre ungefähr. Ja, für was wollte er denn diese 45? Das ist ja eine Riesenstange Geld. Wofür wollte er dieses Geld haben? Also das hat sich zusammengesetzt. Einmal aus einem neuen Vertrag, 3.000 Euro, den er nehmen wollte. Und dann waren das seine Altschulden und unser damals gemeinsames Auto. Und dieser Bankberater hat es mir oder mehr oder weniger halt untergeschoben, dass ich auch noch für seine Altschulden unterschreibe. Das erste habe ich gar nicht verstanden. Was waren das für 3.000 Euro? 3.000 Euro, deswegen sind wir zu der Bank gegangen, weil er angeblich dieses Geld ganz dringend brauchte für irgendwelche Schulden, die er hatte. Achso, so fing es an mit den 3.000 Euro. Genau. Da waren es hinterher dann 45.000 Euro. Genau, aus 3.000 wurden dann halt ganz schnell 45. Und da bist du nicht stutzig geworden? Nee, damals irgendwie nicht. Das ging ruckzuck, dass der Vertrag vor uns lag. Und für mich stand das eigentlich außer Frage, dass ich was nicht mit ihm zusammen unterschreiben würde, weil ich damals irgendwie so blind vor Liebe war, dass für mich einfach klar war. Nur ist das ja so. Nur ist das ja so. Nun kriegt man ja auch nicht so schnell so viel Kohle. Wie kam das, dass die Bank euch dieses gegeben hat? Das frage ich mich auch, das fragt sich auch mein Anwalt, weil wir sind jetzt beide nicht die ganz Normalverdiener gewesen. Mhm. Beide relativ jung, ich halt wie gesagt 19, er ein bisschen älter, aber trotzdem. Aber so sind die Banken manchmal, das ist denen scheißegal, Hauptsache sie haben ihren Kredit verkauft und die Leute haben es dann hinterher an der Backe. Die Bank ist auch bekannt dafür, die es war, habe ich dann hinterher erfahren. Wie lange warst du danach mit deinem Freund dann noch zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr nur noch? Ach du genau, Liebe. Kurz danach halt erfahren und habe halt ein Jahr diese Spielsucht mitgemacht. Und nachdem er mir immer wieder versprochen hat, nicht mehr spielen zu gehen und ich es wieder rausbekommen habe, dass er es immer noch macht und eine Therapie wollte er auch auf keinen Fall machen, dann habe ich mich letztendlich getrennt. Nun ging es doch auch noch um den Kauf eines Autos, hast du gerade gesagt. Genau, das Auto, das war schon gekauft, das war da auch drin. Konnte man das nicht wieder verkaufen, damit man Geld hat und das in den Kredit zurückzahlt? Er wollte das dann nach der Trennung mitnehmen und dann haben wir vereinbart, da diese Schulden dann komplett seine waren, da das Auto und seine Altschulden und alles, das war ja alles seins, ist er es auch alleine bezahlt. Nur plötzlich fing er auf einmal an, wenn du dich jetzt wirklich trennst, dann werde ich extra arbeitslos, dann kannst du das alles alleine zahlen und ja, ich war irgendwie damals damit auch total überfordert. Was ist denn aus dem Auto geworden? Das hat zu Schrott gefahren. Das hat er zu Schrott gefahren? Ach, ja, genau. Dann, so, das Ganze. Ich dann wirklich ausgezogen bin, ist er irgendwie total durchgedreht, hat halt ist nicht mehr arbeiten gegangen, hat, glaube ich, auch irgendwelche Drogen genommen, mit irgendwelchen komischen Leuten zu tun gehabt. Hast du überhaupt mit dem noch Kontakt heute? Nein. Nein. Wie viel von den 45.000, wie viel hast du Armes schon abbezahlt in den Jahren jetzt? Wie viele Schulden sind noch da? Jetzt habe ich noch nicht abbezahlt, weil ich ja von Anfang an zum Anwalt gegangen bin und er gesagt hat, sie zahlen ja gar nichts und im Prinzip ist dieser Rechtsstreit jetzt schon, ja. Ach so, aber wie geht das? Du hast gebürgt. Das heißt doch für den juristischen Laien, wenn der eine es nicht zahlen kann, dann muss der Bürger das zahlen. Genau. Also musst du es zahlen. Mhm. Genau, aber die Bank, die redet halt die ganze Zeit mit meinem Anwalt und hat bis jetzt nichts weiteres gemacht, außer dass ich halt natürlich einen Schufa-Eintrag deswegen habe. Mhm. Hat denn dein Anwalt die Hoffnung gemacht, dass man das irgendwie drehen kann, dass du es nicht zahlen musst? Also, nee. Dass ich da ganz rauskomme, auf keinen Fall. Das heißt, du hast eine ganze Menge Geld inklusive Anwaltskosten dann an der Backe? Genau. Ich meine, das ist inzwischen ja auch noch ein Argument mit dem Anwalt. Wer zahlt den Anwalt? Wer zahlt deinen Anwalt? Du? Nee. Da gibt es eigentlich was ganz Schönes hier, dass man, wenn man sich den nicht leisten kann, kann man sich so einen Schein holen und dann bekommt man den bezahlt. Genau. Also, das ist Gott aber sei Dank. Das heißt, du bist 25 Jahre alt. Wenn es schlecht läuft und du sagst, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, hast du 45.000 Euro Schulden, was eine Riesenmenge ist. Was machst du beruflich? Jetzt bin ich gerade im Mutterschutz und sonst im Büro arbeite ich. Das heißt, ich könnte es niemals abbezahlen. Also das ist ganz klar, dass ich dann die Privatinsolvenz anmelden muss. Ach so, das heißt, das wäre dann die Konsequenz, was natürlich auch nicht schön ist, in die Privatinsolvenz zu gehen. Und du bist jetzt in einer neuen Beziehung, höre ich raus, oder? Nee, leider nicht. Also das ist ein neues Thema, aber du hast ein Kind. Genau. Du hast ein Kind. So jung, so viel Schulden oder dann Privatinsolvenz, das ist ja richtig dramatisch, was diese eine Unterschrift bewirkt hat, ne? Wie sehr es dein Leben verändert hat. Also lange das Finanzielle war für mich auch eigentlich nie das Schlimmste. Am schlimmsten war eigentlich diese ganzen Vorwürfe von ihm, von meinem Ex-Freund, dass ich habe mir wirklich einreden lassen von ihm, dass ich schuld bin, dass er überhaupt so weit gekommen ist, dass er spielen gegangen ist. Und das kommt dazu, halt diese Erpressungen, wenn du dich trennst, dann werde ich extra arbeitslos und du kannst zahlen, halt dieser ganze Druck. Also das war eigentlich... Mensch, Marina, das glaube ich. Das tut mir sehr, sehr leid. Wie gesagt, neben des Geldes dann der ganze seelische Druck und das Theater mit dem Rechtsanwalt und die Auseinandersetzung. Das ist ja alles furchtbar und belastet ein Leben enorm, so etwas. Ja. Genau, aber dann, es geht voran. Ja, so muss man sehen, wenn es noch so schlimm ist. Dann wünsche ich, dass es so vorangeht, dass du dann in ein paar Jahren oder hoffentlich dauert es nicht mehr so lange, dann doch ein entspanntes und befreites Leben führen kannst, liebe Marina. Ja, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, dir auch. Tschüss, danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt heute Nacht, warum habe ich das bloß getan? Und ich freue mich auf Joe. Joe ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Julian. Hallo, Joe. Hallo, Soll ich direkt anfangen, oder? Ich bitte darum, ja. Was hast du getan, von dem du sagst, mein Gott, hätte ich das bloß nicht getan? Ja, gut, erstmal grob gesagt, ich bin seit 3 Jahren verheiratet. Die ersten 2 Jahre war ich recht glücklich verheiratet. Ja. Jetzt waren wir eigentlich auch, dieses Jahr war auch okay. Nur dann kam es Scheid und jetzt, letztes Wochenende am Samstag, da weiß ich nicht, was mich getrieben hat. Also wir hatten schon länger keinen Sex gehabt. Und wie soll ich das ausdrücken? Darf ich das ausdrücken? Also ich hatte, ich bin ein Mann und ich hatte halt das Verlangen und da war meine Frau halt beruflich unterwegs. Mhm. Bin davon ausgegangen. Du bist fremdgegangen. Ja, nicht nur fremdgegangen. Die war halt beruflich unterwegs, bin davon ausgegangen, dass sie erst nach dem Wochenende wiederkommt. Ja. Und dann, dann ist sie aber schon Samstag gekommen. Das Problem ist nicht nur, dass ich fremdgegangen bin, sondern auch mit einer Prostituierten. Und die Prostituierte war bei euch zu Hause? In unserem Ehebett, ja. Bitte? Und dabei in unserem Ehebett. Und kurz nachdem wir fertig waren, hat sie uns erwischt. Ach, Wie kommt das, dass du die Prostituierte nach Hause holst? Ja, der gängige Weg ist ja irgendwie eher anders. Ja, aber das war mir da, das habe ich zum ersten Mal mit einer Prostituierten und da habe ich ein Unbehagen gefühlt, ins Bordell zu gehen. Hast du gesagt, dann lieber im Ehebett? Ja, lieber zu Hause, habe ich mir gedacht. Und wirklich, also, in der Tat, in eurem Bett habt ihr es getrieben? Ja, warum die nach Hause gekommen ist, ich habe ja Freunde im Freundeskreis, die sind auch öfter in solchen Etablissements unterwegs und die meinen immer, zu Hause ist es besser. Ach so. Ich dachte, du wolltest nicht gesehen werden von denen eventuell. Das war es dann ja, weniger. Stimmt. So, das war es weniger, aber ja. Ja, jetzt erzähl mal, es kommt, du hast eine Prostituierte bei euch im Ehebett. Jetzt kommt deine Frau verfrüht von irgendeiner Reise zurück, macht die Tür auf, ist ja der Klassiker, wie es in der schlechten Soap abläuft, macht die Tür auf und da, was passiert? Was dann passiert? Flippt total aus. Jetzt, ich lass mal Beleidigungen aus, jetzt ist er öffentlich und... Aber die wusste ja zum Beispiel nicht, dass das nur Prostituierte ist. Weil die hat das schon gesehen. Wie sieht man das? Die sind doch speziell, also die war schon speziell angezogen, nicht wie eine normale, also was heißt normal? Normal ist nichts, aber wie eine durchschnittliche Frau. Aber die lag doch nackt im Bett, so stelle ich es mir vor. Ja, und da lag auch Geld, 50-Euro-Scheine lagen da halt schon auf dem Nachttisch, die sie, nachdem meine Frau reingekommen ist und die totale Szene gemacht hat, ist die Prostituierte halb nachts mit dem Geld direkt verschwunden. Vielleicht hat deine Freundin, deine Partnerin das auch so im Laufe des Gefechts eskapiert, dass das eine Prostituierte ist. Vielleicht in der ersten Sekunde gar nicht mal. Ist ja egal. Ja, im Laufe des Gefechts, ja. Und das Problem ist halt, das waren halt 200 Euro. Und die gehört mir halt, das ist mal richtig, die hat meine Frau halt angespart für Notfälle. Und das Geld hat halt die Mutter von meiner Frau gebraucht für Autoreparatur, da die Mutter von meiner Frau halt nicht mehr so mobil ist und das alte Auto halt braucht. Ja. Also eine Tragik reiht sich da an die nächste. Als die Prostituierte weg war, was war dann? Dann war auch die Frau weg. Ah, da war deine Frau auch weg? Mhm. Und ist sie inzwischen wieder da? Nee, die ist bei ihrer Schwester. Ach du je. Mhm. Wie habt ihr jetzt Kontakt miteinander gehabt in den letzten Tagen? Habt ihr Kontakt miteinander? Gar nicht. Ich habe ihr öfter SMS geschrieben, auf die Mailbox gesprochen, probiert ihr das zu erklären, aber die reagiert gar nicht darauf. Auch Freunde, also unsere gemeinsamen Freunde, die wollen auch gar keinen Kontakt mehr mit mir haben. Nur meine Kumpels, also die öfter mit Prostituierten umgehen, die meinen, also die gehen auch gerne mit mir um. Die haben mir auch vorgeschlagen, jetzt ins Bordell zu gehen, aber ich meinte, für sowas verstehe ich jetzt keinen Spaß, will ich nichts machen. Da steht ja wahrscheinlich der Sinn nicht nach im Moment. Nee, überhaupt nicht. Ihr habt keine Kinder? Noch nicht. Wir hatten es eigentlich in Planung, aber ich glaube, das geht ja ziemlich schwer. Das heißt, nachdem sie dann da aus dem die Schlafzimmer-Szene miterlebt hat, seitdem ist sie weg. Definitiv weg. Ja. Ja. Letzten Samstag, ne, war das. Ja. Ist nicht mal vorbeigekommen wegen den Klamotten. Hm. Also wegen der Kleidung, gar nichts. Und es gibt keine SMS von ihr, gar nichts. Sie ist komplett tot. Gar nicht. Nur Kontakt über Dritte. Ja. Nur Kontakt über Dritte. Hm. Die Schwester von ihr will auch gar nicht mit mir sprechen, nur das Nötigste. Schmeißt mir auch alles Mögliche an den Kopf. Was planst du jetzt weiter zu tun? Ich weiß es genau nicht. Also, also das Problem ist auch, wir hatten ziemlich oft Sex, bevor der Streit angefangen hat. Und ich bin auch in gewissermaßen sexsüchtig. Ja, und? Ja, ich weiß es nicht genau, was ich jetzt machen soll. Ich überlege die ganze Zeit. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ob ich vielleicht wieder mit einer Prostituierten ins Bett gehe. Aber hatten wir uns gerade nicht darauf verständigt, dass dir der Sinn im Moment nach was anderem steht, nämlich nach Klärung deiner Das ist ja dieses Zwiespältige bei mir gerade. Ich weiß, dass es falsch ist, und auf der einen Seite will ich es auch nicht, weil mir der Sinn ganz anders schwebt, aber auf der anderen Seite jagt mich dieser Trieb einfach. Mhm. Joe, ich würde die Finger davon lassen, natürlich, gar keine Frage, und versuche deiner Frau etwas zukommen zu lassen, dass dir das wahnsinnig leid tut und dass du sie einfach um ein Gespräch bittest. Und mehr kannst du im Moment nicht tun. Da sind dir wirklich die Finger gebunden. Mhm. Kann dir gar nicht mehr sagen. Mein Lieber, alles Gute. Hallo? Dann vielleicht noch meine Frau. Ja, du bist nochmal. Joe, alles Gute wünsche ich dir. Dürfte ich bitte? Ich mache hier irgendwas falsch mit der Leitung. Aber nun denn, ich wollte mich eh von ihm verabschieden. Er kann nichts weiter tun, als hoffen, dass seine Frau zumindest mal redet. Wenn sie nicht reden will, kann man da gar nichts machen. Hier ist Petra. Petra ist 49. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Petra. Was ist es bei dir? Bei mir war es eine Sekundenentscheidung, eine falsche. Und zwar war ich 26, Studentin, Kellnerin zu der Zeit und habe dann um 23 Uhr wollte ich die U-Bahn nehmen. Mhm. Und hatte noch 5 Minuten, bis die U-Bahn kam. Und dann kam ein Mann die Treppe herunter und sprach mich namentlich an, bezog sich auf Freunde und Bekannte, die angeblich sich Sorgen machten, ob ich auch sicher nach Hause komme und er solle mich jetzt nach Hause fahren. Ach, aber du kanntest den nicht. Ich kannte den überhaupt nicht. Und ich habe leider nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Das hat gesagt, Vorsicht. Das mir gesagt hat, Vorsicht, genau. Ja, ja. Sondern wollte ihn, dummer, also es hört sich jetzt wirklich bescheuert an, aber ich wollte ihn jetzt auch nicht vor den Kopf stoßen. Weil er ja so nett war? Es war, ja, der war freundlich, der war so, wirkte sympathisch, also so ein Vergewaltiger, kann man sich jetzt ja nicht unbedingt als Monster vorstellen, das sind Männer wie der anderen auch, also, naja, gut, ich bin dann halt mit ihm hochgegangen, in sein Auto gestiegen und auf der halben Fahrt nach Hause bog er dann auf einmal in die verkehrte Richtung ab und ab dem Moment war ich dann, ja, wie man das so schön sagt, gelähmt und habe dann nicht mehr agiert, sondern auch noch reagiert. Also, er hat dich vergewaltigt? Ja, ja, der hat mich vergewaltigt. Er ist dann auf eine Industriebrache gefahren. Und du warst gelähmt und hast es über dich ergehen lassen? Ich habe es über mich ergehen lassen, ja. Ich bin das Ganze dann relativ offensiv angegangen, habe es angezeigt noch in der Nacht. Ja, Moment, wie ging es denn weiter? Ihr standet da, der hat das im Auto gemacht? Im Auto, ja, ja, im Auto. Und dann? War das beendet. Und dann sagte er so, jetzt fährt er mich nach Hause. Hat er auch gemacht und genau gegenüber meines Hauses stand eine Kirche und dann zögerte er noch und meinte, er würde ja ganz gerne, aber in der Nähe der Kirche könnte er jetzt nicht und ich könnte jetzt also gehen. Und ob er mich noch bis zur Tür begleiten sollte. Wie, er würde ganz gerne nochmal? Ja, ja. Mhm. Ja, ja, aber halt die Kirche hat ihn irgendwie davon abgehalten, die Nähe zu Gott, was weiß ich. Und ich bin dann halt wirklich blind in meiner Wohnung, habe meine Freundin angerufen, die auch kam, mich zur Polizei begleitete und das wurde dann alles noch viel, viel schlimmer im Nachhinein. Warum? Weil mir dann in der Nacht zugesichert wurde, ich hätte bis Montag Zeit, bis dann eine Beamtin käme, die speziell ausgebildet sei und, das war Freitagnacht. Mhm. Und tatsächlich wurde ich dann aber praktisch Samstagmittag abgeführt, nach dem Motto, wir suchen jetzt den Tatort, den wir natürlich nicht gefunden haben, weil ich habe das im Hellen nicht wiedererkannt. Mhm. Und ich kriege dann so Fragen gestellt, wie, warum haben sie ihn nicht gebissen, ins Lenkrad gegriffen, die Handbremse gezogen, aus dem fahrenden Auto gesprungen. Also Fragen, die quasi suggerierten, dass du auch noch ein bisschen schuld bist. Ja, ja, klar, weil ich bin ja eingestiegen. Du bist eingestiegen, ja. Ich bin eingestiegen. Mhm. Und es stellte sich dann hinterher heraus, dass ich wohl beobachtet wurde von dem, der kannte also alles von mir, der kannte meinen Namen, meine Lebensumstände. Was nicht weiter schwer herauszufinden war, er musste sich ja nur ein bisschen bei meinen Gästen oder Kollegen umhören. Ne? Aber auf jeden Fall hast du ihn angezeigt. Ist dieser Mann je gefunden worden? Nein, er ist nie gefasst worden. Das Ganze ist mittlerweile auch verjährt. Ja, ja. Aber das war genau wirklich dieser Moment, ne? Warum habe ich das bloß gemacht, genau. dass ich mich habe von dem ansprechen lassen? Ja. Na gut, ansprechen lassen kann man sich ja noch, aber dass man dann so blauäugig ist und mitgeht, ne? Zumal ich ja nicht wirklich 15 oder 17, sondern ich war 26. Ja, also Wahnsinn. Das ist eine Sache, die nagt auch heute noch an mir. Aber ich glaube, Petra, dass fast alle Leute schon mal in ihrem Leben sowas Komisches gemacht haben, wo man dann hinterher sich an den Kopf packt und denkt, ich bin ein erwachsener Mensch, wieso mache ich sowas? Ja, ja. Und man hat dann vielleicht irgendeinen Aussetzer, irgendeine Erklärung in dem Moment und dann passiert's. Nee, ich habe da jetzt wirklich keine Erklärung. Ich war unbekümmert und blauäugig. Es hat sich gerecht, aber... Du hast diesen Mann dann auch nie, du hast den ja gesehen, du hättest ihn gesehen. Den auch nie wieder in der Stadt irgendwo gesehen. Nein. Ja. Ich habe 10 Jahre durchgehalten und hatte dann irgendwann einen Zusammenbruch und war dann auch stationär in der Psychiatrie und habe dann die Stadt irgendwann auch verlassen. Wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, ist man dann immer in Angst und auf der Hut, das könnte irgendwie wieder passieren? Nein, das dreht sich ein bisschen. Also bei mir war es so, ich bin offensiv damit umgegangen. Ich habe das also erstens angezeigt, zweitens meinen Freunden erzählt, irgendwann auch meinen Eltern, und wollte nicht diesen Opferstempel auf der Stirn mit mir herumtragen. Und das war auch genau das Richtige. Ja, glaube ich auch. Hat dieser Mann Kondome benutzt? Nein. Nicht mal das? Nein, also meine größte Angst war damals, war ja AIDS auch noch ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Ich habe also 6 Wochen gezittert. Das glaube ich, aber alles gut gegangen. Ist alles gut gegangen, ja. Liebe Petra, die Sendung ist rum. Schön, dass wir haben noch reden können. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Valentin Kircher. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen pünktlich. Ich hoffe mal. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.